Herr Zander, im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir die religiösen wie auch sozialen Grundlegungen für das Phänomen der Wüstenväter im zweiten nachchristlichen Jahrhundert beleuchtet. Ich möchte doch noch einmal einen Sprung zurückmachen in die Motive für diesen Weg. Die biblische Begründung lautet etwa folgendermaßen sinngemäß: Wenn du vollkommen sein willst, gebe alles auf und dann folge mir nach. Ist diese biblische Begründung ein ehrliches Motiv gewesen? Oder anders gesagt, drückt dieses Motiv das aus, was die Wüstenväter gewollt haben? Oder ist es nur nachträglich eine fromme Einkleidung dieses doch so ungewöhnlichen Weges? Sie machen mir das Antworten schwer. Sie gehen davon aus, was ist das Eigentliche? Also bei der Beschäftigung mit allen möglichen Perioden der christlichen Geschichte bin ich immer wieder drauf gestoßen, man kann nicht die Motive eines Menschen auseinander dividieren in der Art, ja, das Eigentliche war dieses und das andere war nur vorgeschoben. Jeder von uns, wenn er irgendetwas tut, wenn er eine Frau heiratet, wenn er eine bestimmte berufliche Stellung annimmt, hat mindestens 27 Motive, die zusammenkommen. Je nachdem, wer ihn nachher drauf anspricht, ob es ein Freund ist oder ein Feind, gibt er eine ganz andere Darstellung. Aber nun zu sagen, das eine war vorgeschoben und das andere das Eigentliche, das ist dann eher eine Sache der Weltanschauung dessen, der solche Fragen stellt, als der historischen Wirklichkeit. Ich habe bei den Wüstenvätern den Eindruck eines immensen Ernstes gehabt. Nehmen Sie zum Beispiel Antonius, der ein Wichtigtuer war in mancher Hinsicht, im Alter dann auch recht geschwätzig wurde, wenn er immer wieder vor jungen Männern erzählte, wie er die Dämonen besiegt hat. Aber jedes Mal, wenn er auf Gott zu sprechen kommt, dann ist er von einer Kargheit und von einem Ernst, wo ich nicht weiß, ist es jüdisch oder ist es frühprotestantisch. Es ist ein unbedingter Ernst in all den Geschichten aus dem untergegangenen Basar des christlichen Orients, den Wundergeschichten. Da ist so viel Farbe, Fantasie und alles Mögliche. Sobald er auf Gott kommt, ist er von absolutem Ernst und beschreibt das Erlebnis des Gottes der Wüste, so wie Moses es beschreibt, reines Feuer. Ich kann nicht daran glauben, dass das etwas rasch nachher vorgeschobenes ist. Aber nun zu sagen, das war das Eigentliche und das andere ist vorgeschoben, nachgeschoben, verbrämt, das beruht wohl auf guter Kenntnis der Psychoanalyse und schlechter Kenntnis der Religion. Dennoch, wenn man sich die Lebensweise dieser Aussteiger aus dem normalen Leben anschaut, ist man ja zunächst etwas amüsiert, aber auch durchaus verblüfft über eine gewisse Radikalität, denn sie haben sich strengstem Fasten unterworfen. Sie haben zum Beispiel auch ihren Körper, wie es so schön heißt, in der Geschichtsschreibung radikal vernachlässigt. Das heißt, sie strotzten vor Dreck offensichtlich. Sie haben sich von jeder familiären Bindung gelöst, irdischen Besitz abgelehnt und natürlich auch die körperliche Arbeit. Waren das große Faulenzer? Ich bin selber sehr oft in der Wüste gewesen, in den Wüsten Amerikas, Australiens und auch in der Sahara. Sie können als Faulenzer in der Wüste nicht überleben. Sie sind vom frühen Morgen bis zum späten Abend aufs Äußerste angespannt. Und wenn sie den geringsten Fehler machen, wenn sie sich in der Wegstrecke verschätzen, wenn sie sich im Wetter verschätzen, wenn sie nur schon, weil ja die Distanzen je nach Tageszeit ganz anders aussehen, wenn sie den geringsten Fehler machen in der Wüste, bringen sie sich mit ihrem Leben in Gefahr. Im Dschungel Indiens können sie sich alles Mögliche vorstellen. Und wenn sie sagen, wir in der Eifel meditieren, dann auch. Aber ich erinnere mich zum Beispiel durch kurze Wanderungen in der Sahara, morgens um 4 aufbrechen, dafür sorgen, dass man schon um 6 eine Höhle hat, sonst hält man das überhaupt nicht aus bei der Hitze. Es ist ein Ort, wo nur sehr starke, physisch starke Menschen überleben, weshalb auch in der ersten Generation nirgendwo Frauen dabei waren. Es ist später, in den byzantinischen Legenden sind Wüstenmütter erfunden worden, schöne Legenden über die Wüstenmütter. Die haben entweder nicht existiert, wie zum Beispiel Maria von Ägypten, die große Hure aus Alexandrien, die Goethe so gefallen hat. Die haben entweder nicht existiert, oder das hat man inzwischen alles im Einzelnen herausgefunden, die haben in den Vorstädten von Alexandrien gelebt. Das heißt, es war mit den Wüstenvätern wie mit Maos langem Marsch. Da sind die Frauen auch weggestorben wie die Fliegen. Es haben nur ganz wenige überlebt. Es war eine Sache, die den männlichen Körper einfach von der Widerstandsfähigkeit her forderte. Arbeit im Sinne des deutschen Protestantismus, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen, hat es in der Antike überhaupt nicht gegeben. Wovon lebte man denn? Von der Bestellung des Feldes. Aber das war nicht methodische Selbstdisziplinierung im Hinblick auf einen göttlichen Leistungsauftrag, das hat der Protestantismus im 16. Jahrhundert erfunden. Also Arbeit, der deutsche Begriff Arbeit, existiert so in der Antike nicht. Wenn wir mal einen Sprung machen von Antonius, dem Einzelgänger, der viele Nachfolger gefunden hat in seinem Aussteigerleben, zu einem anderen, Pachomius, ein Soldat, der unter Kaiser Maximus Daya gelebt hat, der wieder eine ganz andere Vorstellung von Mönchsleben entwickelt und der dann, könnte man sagen, als Urvater oder Begründer des modernen Mönchstums gilt. Denn letztlich ist das, was er geschaffen hat, auch heute mit Veränderungen, aber in der Grundstruktur immer noch sichtbar. Pachomius hat ganz grob gesagt das Klosterwesen der katholischen Kirche geschaffen. Und wenn Sie eben sagten, die haben sich das so angenehm gemacht in der Wüste und wenig gearbeitet, so wird allein die Tatsache, dass auf Antonius sofort Pachomius folgt, das widerlegt das sofort. Es hat in der Wüste eine große Verwirrung geherrscht. Es wird vielfach berichtet von Abenteurern, christlichen Abenteurern, die Antonius nachfolgen wollten, die entweder ums Leben gekommen sind oder verrückt geworden sind und die auch beim religiösen Versuch, in dieser Landschaft Gott zu begegnen, gescheitert sind im genialen Irgendwie. Sie wussten nicht, wie weitermachen. Dann kam Pachomius, ein Ägypter, der römischer Soldat gewesen war, und stellte das ganze religiöse Unternehmen auf den Kopf. Also er sammelt die gescheiterten jungen Wüstenväter in eigentlichen römischen Kasernen, wo nun mit militärischer Disziplin und religionspädagogisch streng überwacht, jeden Tag religiöser Vortrag, versucht wird, das Alleinsein, Secum esse, sagten die Alten, erträglicher zu machen. Mit sich, ja, oder es überhaupt erst machbar zu machen. Das heißt, wir haben von Anfang an beim genialen Versuch des Antonius und wie ihm nachher alle nachfolgen wollen, ja, warum wollen alle einem nachfolgen, der nur allein sein will? Überlegen Sie einmal, ist im Grunde schon das Gleiche, wie wenn Pachomius anfängt, diesen Versuch, Gott allein zu begegnen, militärisch und pädagogisch zu organisieren. Wie muss man das sich vorstellen? Genial war es, dass er das Prinzip Wüste ersetzt hat durch das Prinzip Mauer. Solange die ägyptische Askese nur eine Sache des Hinausgehens in die Wüste war, war das eine ägyptische Sache. Nun kommt der heilige Pachomius, ersetzt die Wüste durch hohe Mauern, und eine Mauer bauen kann ich überall. Man hat im 14. Jahrhundert hat man Klöster auf Grönland gebaut. Wüste im Sinne des heiligen Antonius gibt es auf Grönland nicht. Das heißt, Pachomius hat die ägyptische Askese zum Exportartikel gemacht, globalisierbar, exportierbar in die ganze Welt. Zur Mauer hinzu hat er noch die Regel erfunden. Das sind im ersten Kloster 1200 Mönche gewesen, militärisch organisiert von der Tuba, der römischen Militärtrompete, zu allen Verrichtungen gerufen und über allem der Großökonom, der 12 Klöster gleichzeitig beherrschte, alles zentral hinunterschickte, die zum Beispiel Körbe, die da geflochten wurden oder was immer gemacht wurde, zum Markt nach Alexandrien und dadurch auch sofort einen ungeheuren Reichtum dieser Klostergemeinschaft schuf. Wie begründet man denn diesen Besitz, der eigentlich ja der radikalen Abwendung vom Herkommen, vom Herkömmlichen widerstrebt? Begründen ist eine nachträgliche Tätigkeit. Erstmal kommt der Besitz einfach. Und er ist immer überraschend gekommen, bei den Zisterziensern im Mittelalter auch, wenn ein Mensch regelmäßig lebt und arbeitet, keine Familie hat und auch asketisch lebt, wenig verbraucht, dann häuft sich einfach Besitz an. Hinzu kommen die alten Damen, die im Christentum immer eine ungeheure Rolle gespielt haben, die dann ihr ganzes Vermögen so einer Gemeinschaft sofort vermachen. Theodor, der Nachfolger des heiligen Pachomius, hat sich beklagt. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wohin mit all den Schiffen und Feldern, die wir haben. Der Reichtum ist buchstäblich über diese Leute gekommen.